Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Let's keep talking about how to transition well. Reden wir weiter über Veränderungen erfolgreich meistern. You know, there is another very important key to transition well. Es gibt noch einen sehr wichtigen Schlüssel, wie wir Veränderungen erfolgreich meistern können. And that is, you have to close your heart to all fear and walk by faith. Dafür musst du dein Herz komplett für die Angst schließen und im Glauben wandeln. Fear is something very, very dangerous. Angst ist sehr, sehr gefährlich. It causes us to make very irrational decisions. Sie bewirkt, dass wir sehr unvernünftige, irrationale Entscheidungen treffen. And I understand, you know, many times it's hard to actually fight through the fear. Ich verstehe, sehr oft ist es schwer, sich durch die Angst durchzukämpfen. And I'm not going to do a teaching of fear here, you know, because I've taught a lot about fear in my life. Ich mache hier keine Lehre über Angst, denn ich habe in meinem Leben viel über Angst gelehrt. But here's what I want to talk about here. Ich möchte jetzt über Folgendes sprechen. I want to just show you the principle that especially in the time of transition. Ich möchte dir das Prinzip zeigen, dass du speziell in Zeiten Veränderung. You have to make this radical decision that you will transition by faith. Die radikale Entscheidung triffst, dass du im Glauben durch die Veränderung gehst. It's very interesting. John chapter 20 verse 9. Es ist sehr interessant. Johannes 20 Vers 9. It tells us something that's quite shocking. Erzählt uns etwas Schockierendes. It says that they locked themselves into the room because of the fear of the Jews. Es heißt, dass sie sich aus Angst vor den Juden in den Räumen eingeschlossen hatten. Why would they lock themselves when Jesus guaranteed them that they will be fine? Warum schlossen sie sich ein, wenn Jesus ihnen garantiert hat, dass es ihnen gut gehen würde? Because they opened their hearts to fear. Weil sie ihre Herzen für Angst geöffnet haben. Look, in the time of transition you have to move. In Zeiten der Veränderung musst du dich bewegen. When the time has come where now you transition, you can't stand still. Wenn die Zeit der Veränderung gekommen ist, kannst du nicht stehen bleiben. What did they do? Was hatten sie gemacht? Because they were afraid they locked themselves into a room. Aus Angst sperrten sie sich in einen Raum. That's so ridiculous. Das ist so lächerlich. Fear will always cause us to make decisions that make no sense. Angst wird immer bewirken, dass wir sinnlose Entscheidungen treffen. But look at this. Aber schau. If you simply make a decision that doesn't make sense. Wenn du einfach eine Entscheidung triffst, die keinen Sinn macht. Usually you can fix the problem. Vor lauter Angst. Kannst du im Normalfall das Problem lösen? But if you miss your transition because of fear, you're not gonna fix it anymore. Aber wenn du deine Veränderung verpasst, weil du Angst hast, kannst du nichts mehr machen. If I would have not moved to America because of fear, I would have missed that purpose. Wenn ich wegen der Angst nicht nach Amerika gegangen wäre, hätte ich diese Bestimmung versäumt. That's why in the time where you're transitioning into other things with God, deshalb darfst du in Zeiten der Veränderung mit Gott, you must not give any room to fear. Der Angst keinen Raum geben. You know, don't lock yourself away because you're scared of this transition. Sperre dich nicht ein, weil du dich vor der Veränderung fürchtest. You have to let the Prince of Peace fill your heart with peace. Du musst den Friedensfürsten dein Herz mit Frieden füllen lassen. You know, this is what I think. It's so beautiful. Das ist etwas so Wunderbares. Look what it says in the very context of them locking themselves away by fear. Schau, was im gleichen Kontext steht, wo sie sich aufgrund von Angst eingeschlossen hatten. Remember, this was already in the time of transition. Erinnere dich, das war bereits in der Zeit der Veränderung. They were already going through a place where Jesus was getting ready to go away. That's what he told them. Sie waren bereits auf dem Weg zu dem Ort, wo Jesus sich bereit machte, um von ihnen fortzugehen. So look, John 20 verse 19. Johannes 20 Vers 19. Then they were together and they locked the doors. The doors were shut because they had fear. Die Jünger waren versammelt, die Türen waren aus Angst verschlossen. So what does Jesus do? Was hat Jesus gemacht? Jesus comes and twice he says to them, peace be with you. Jesus kam, trat in die Mitte und spricht zweimal zu ihnen, Friede sei mit euch. So it's very interesting that in the time of transition when fear tries to grip your heart. Es ist sehr interessant in Zeiten von Veränderung, wenn Angst versucht, die Herzen zu ergreifen. What needs to happen? Was muss dann geschehen? You need to have the Prince of Peace connecting himself to you very powerful. Oh, you need to connect yourself to the Prince of Peace. Du musst dich mit dem Friedensfürsten verbinden. And you need to open your heart for his very own peace. Und du musst dein Herz für seinen Frieden öffnen. You know, once we begin to really understand it. Wenn wir einmal anfangen, das wirklich zu verstehen. Once we begin to realize that this is the way to transition well, und zu realisieren, dass wir so den Übergang gut meistern können, then what's going to happen? Was wird dann geschehen? Then we can transition well because we will close our heart to all fear. Dann werden wir uns gut verändern, weil wir unsere Herzen für jegliche Angst verschlossen haben. You know, there is another beautiful story where we can find so many keys to transition well. Es gibt da noch eine wunderbare Geschichte, wo wir so viele Schlüssel für einen erfolgreichen Übergang finden können. Look what Isaiah chapter 6 says. Schau, was Jesaja 6 Vers 1 sagt. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and his train of his robe filled the temple. Im Todesjahr des König Uzziah, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. If you study what happened historically there, wenn du studierst, was da geschichtlich geschehen ist, it was a major time of transition for the nation of Israel. War das eine bedeutende Zeit der Veränderung für das Volk Israel? Why does it specifically say in the year that King Uzziah died? Warum steht hier genau im Todesjahr des Königs Uzzia? Because now the nation was transitioning. Weil sich jetzt die Nation verändert. Why did God give him the vision, the Lord sitting on the throne? Warum hat Gott ihm die Vision gegeben, dass Gott auf dem Thron sitzt? Because the Lord knew his focus needs to be in me now in this time of transition. Weil Gott wusste, dass der Fokus jetzt auf ihm sein musste in dieser Zeit der Veränderung. But look what happened. Aber schau, was geschah. In verse 5. Im Vers 5. Woe unto me, for I'm undone, because I'm a man of unclean lips. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. So he put his own focus on his own weakness, just like I told you in the story of the disciples. Er legte seinen eigenen Fokus auf seine eigenen Schwachheiten, so wie wir bereits in der Geschichte der Jünger sahen. But the Lord resolved it. Aber der erlöste das. You know, the angel took a coal from the altar and said, listen, it's resolved. Du weißt, der Engel nahm eine glühende Kohle vom Altar und sagte, hör zu, es ist erledigt. And you will see the same principle that I've taught you. Hier siehst du das gleiche Prinzip, das ich dir gelehrt habe. Then look what he says in verse 9. Schau, was in Vers 9 steht. Go and tell your people. Geh hin und sprich zu diesem Volk. Focus on your mission. Don't focus on your own ambition. Fokussiere dich auf deine Mission, nicht auf deine eigenen Ambitionen. So let's sum up. Lass uns zusammenfassen. As you walk through transition, wenn du dich im Übergang zu etwas Neuem befindest, never focus on your own ambition desires, always focus on your mission. Fokussiere dich nie auf deine eigenen Ambitionen und Wünsche, sondern immer auf deinen Auftrag. What happens if you should not know your own vision, your own mission? Was geschieht, wenn du deinen eigenen Auftrag nicht kennst? Very simple. Sehr einfach. Walk intimately with Jesus and do the most loving thing. Lebe ganz vertraut mit Jesus und mache die liebevollsten Dinge. That's your biggest mission in life anyhow. Das ist sowieso dein größter Auftrag im Leben. Secondly, focus on the Lord, not on your weakness and inability. Zweitens, fokussiere dich auf den Herrn und nicht auf deine Schwachheiten und Unfähigkeiten. Thirdly, focus on the promise of God. Do not let them go. Drittens, fokussiere dich auf die Verheißungen Gottes und lasse sie nicht los. Fourthly, walk in faith and never by fear. Viertens, wandle immer im Glauben und niemals in Angst. Thank you guys. Danke, danke, Freunde. We have done 9 devotionals about transitioning self. Wir haben 9 Andachten über Veränderungen erfolgreich meistern gemacht. Tomorrow we start something new. Morgen beginnen wir etwas Neues. See you guys. Bis dann, Leute.